Servus, grüßt euch. Ich hoffe, ihr hattet eine super Woche. Herzlich willkommen zum Frei-Raus-Podcast. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer 10. Folge, zu unserer Jubiläumsfolge. Ja, ihr müsst uns jetzt seit mittlerweile schon 10 Wochen ertragen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Suizidrate in Deutschland nicht massiv erhöht hat, sondern nur vielleicht ein bisschen. Das würde bei deiner Stimme Sinn ergeben, ja? Ja, natürlich. Ich meine, wer möchte sich nicht umbringen oder wer möchte uns nicht lieben, wenn er uns zuhört? Lassen wir mal den ganzen Zynismus weg. Nein, wir freuen uns, dass wir inzwischen bei der 10. Episode angekommen sind und inzwischen noch immer nicht so schlecht bewertet wurden, dass wir gesagt haben, komm, wir hören damit auf. Du meinst, iTunes hat uns noch nicht gelöscht und Nein. Wir haben uns noch nicht aus dem Hochhaus gestürzt und die Zuschriften bleiben zwar noch ein bisschen aus, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Wurde vielleicht ein bisschen fehleingeschätzt. Wir sind immer noch daran orientiert, unsere Hörerzahlen stetig auszuweiten. Aber die ihr das hört, danke, dass ihr dabei seid und empfehlt uns auch immer gerne weiter an der Stelle mal kurz. Und vielleicht haben wir auch da uns beide selbst ein bisschen fehlkonzipiert, weil eigentlich dachten wir, wir arbeiten viel mit den Zuhörern, reagieren auf Wünsche, auf Zuschriften von denen. Aber wir hatten bis jetzt eine Zuschrift. Ja, ungefähr so. Also ich sag mal so, das Konzept, hinter dem stehe ich auch immer noch. Also, aber man muss halt einfach sagen, das geht halt bei uns noch nicht auf. Wir sind halt noch nicht bekannt wie die größten Rockstars. Und vielleicht ändert sich das ja noch und dann können wir auf das Konzept zurückkommen. Aber bis dahin müssen wir, glaube ich, hier unsere Two-Man-Show weiter abfeuern. Auch nicht aber schlecht. Ich meine, hat ja bis jetzt auch gut funktioniert. Und ich denke, das wird auch weiter gut klappen. Ja, wir wollen uns heute mal um ein bisschen wissenschaftliches Thema widmen. Um Technik. Das Glanzsubjekt der Männer, Technik, da kennen sich Männer aus. Männer wissen, was sie wollen, wenn es um diesen Begriff geht, Technik. Genau, und um das zu untermalen, ich habe keine Ahnung, was wir heute hier bequatschen werden. Also ich sitze hier völlig planlos neben dem Benny. Lass mich mal überraschen. Wir werden eine lockere Diskussionsrunde darüber heute führen. Ja, fang doch mal an. Also an was denkst du denn, wenn der Begriff Technik in den Kopf kommt? Die Idee für die heutige Folge kam mir Du hast eine Idee, okay. Das bei einem Anfang. Ist ein Fortschritt, ne? Das ist ein Anfang, ja. Nein, die Idee für die heutige Folge kam mir bei einem Gespräch, wo wir uns darüber ausgelassen hatten, dass jedes Jahr kommen neue iPhones raus, neue Smartphones, neue Playstations, neue Xbox Ones, neue Fernseher, neue Fahrzeuge, neue Autos, U-Bahn, alles wird modernisiert. Die neue alles, U-Bahn. Alles kommt raus. Ja, die neue Berliner BVG fährt jetzt mit Wasserstoff. Echt? Mhm. Und Spandau hat sogar eine eigene Wasserstofftankstelle. Das ist echt geil, ja. Aber das ist ja nichts für den Privatmann. Genau. Oder merkt man das in der U-Bahn, dass da hinten der Wasserstoff rausfetzt? Oder? Nein, bis jetzt ist der Wasserstoff wird nur bei Landbussen eingesetzt. Ach so, also doch nicht bei der U-Bahn. Nein. Aber die neuen Modelle, na egal. bisschen off-topic direkt schon in Minute 4. Egal. Ja, man muss ja die Zuhörer ab und zu ein bisschen auflockern. Naja. Wie lockert ihr den Zuhörer auf? Egal, mach einfach weiter. Ich habe persönlich das Gefühl, dass jedes Jahr uns tausende von neuen Technikphänomenen um die Ohren geklatscht werden. Jetzt kommt die VR-Brille Ende des Jahres. Nächstes Jahr die neue Xbox. Das neue iPhone kommt ja im Jahresrhythmus. Und eigentlich verändert sich doch gar nichts in der Technik. Also inzwischen, was weiß ich, Intel. Intel stellt die besten CPUs momentan her. Gut, ich habe einen AMD, aber ich bin armer Student. Ich kann mir nicht das gute Zeug leisten. Weniger, ja. Nein, zum Beispiel Intel stellt inzwischen in der 7. Generation die alten i7-Prozessoren her. Klar, die sind inzwischen besser, die Dichte von den Chips ist kleiner geworden. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus. Irgendwann kommst du halt wahrscheinlich auch an einfach ein physikalisches Limit, wo du die nicht mehr kleiner machen kannst und mehr Leistung produzieren kannst. Also dieser Quantensprung fehlt halt. Du erinnerst dich an die Smartphones, als das iPhone eingeführt worden ist. Es gab auch davor schon Smartphones. Ich meine, BlackBerry hatte ja schon seine Geschäftshandys schon seit, was weiß ich, 2001 eingeführt. Ja, ich weiß irgendwo, was du meinst, aber auf der anderen Seite frage ich mich erstens, findest du wirklich, dass der ausbleibt, also dieser nächste Quantensprung? Also ich meine, für viele ist es ja schon befremdlich, wenn jetzt eben solche Sachen wie die VR-Brille oder wie Autos, die von alleine fahren sollen, auf den Markt kommen, wo ja die Leute, die im Marketing sitzen, selbst schon sagen von den Firmen, na ja, wir können das eigentlich oder könnten das recht zügig umsetzen, aber wir warten mal noch, weil die Leute unserer Meinung nach doch noch gar nicht für bereit sind und der Markt noch gar nicht existiert. Ja, das ist ja dann eigentlich eine ambivalente Darstellung. Also auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, boah, es geht mir viel zu langsam, es kommt nichts Neues, die Technik produziert nicht. Zum Beispiel jetzt die neue PlayStation Pro. Die hat genau das gleiche wie die PlayStation 4, also wie die Slim-Version, kostet aber 100 Euro mehr. Also du, aber bei deiner Argumentation basiert ja jetzt eigentlich gerade darauf, dass du sagst, die Sachen, die es vorher schon gab, sagen wir jetzt eine PlayStation, iPhone, dass die sich nicht weiterentwickeln. Aber nicht sag mal zwingend. Jetzt komplett neue Technologien gibt es ja schon auf dem Markt, die nicht eingeführt werden, weil die Leute nicht bereit dafür sind. Wie beispielsweise Autos, die von alleine fahren oder Smart Homes, kommt in Deutschland einfach zum Beispiel noch gar nicht an. Gibt es, lässt sich niemand einbauen, hat keiner Bock drauf zum Beispiel momentan. Ja, aber das ist die Frage, wieso? Also, weil die Leute eben teilweise in der breiten Gesellschaft nicht so technikaffin sind, wie die Leute, die im Silicon Valley halt eben sitzen und die Sachen entwerfen. Das sind ja verrückte Menschen. Also. Ja, natürlich. Aber ich meine, bevor wir jetzt auf Elektroautos zu sprechen kommen, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Vielleicht können wir auch die Frage klären, ob sich das durchsetzt, unserer Meinung nach, oder nicht. Ja, mach erstmal weiter mit den. Aber um noch bei dem Punkt von der ganzen Kleintechnik zu sprechen, also das, was jeder von uns im Alltag inzwischen verwendet. Ich meine, selbst es gibt ja speziell angepasste Smartphones für Senioren, die dann so einen ganz großen Display haben und so eine große Notrufnummer haben. Ja, und das dringt ja irgendwie in die Gesellschaft ein. Aber auch wenn sich das Design immer weiterentwickelt, was weiß ich, seit der Einführung vom iPhone wurde das iPhone immer kleiner, jetzt wird es immer größer. Aber die Technik, die drin steckt, entwickelt sich nicht so sprunghaft weiter. So ein Sprung wie Einführung von, was weiß ich, von einer HDD-Festplatte auf eine SSD-Festplatte. Ja. Sowas hast du einmal alle 5, 10 Jahre. Das Problem ist einfach, also ich meine, du hast ja bei jedem Produkt, egal was es jetzt ist, ob das jetzt ein iPhone ist oder das Elektroauto, du hast ja einen Produktlebenszyklus. Und den versuchst du ja so lang wie es geht aufrechtzuerhalten, weil das ja quasi eine, also steigt zunächst an die Absatzzahlen, die Gewinnzahlen und dann stagniert es irgendwann und diese Stagnation versuchst du ja so lang wie es geht künstlich aufrechtzuerhalten, was eben passiert durch iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7S, keine Ahnung, was es da alles gibt, PlayStation Pro, weil sonst müsstest du ja wieder ein neues Produkt entwerfen, was das wieder kompensiert. Und dadurch machst du eben kleine Änderungen und suggerierst dem Markt, ey, das ist was mega cooles, ihr müsst das weiterkaufen, obwohl der Markt eigentlich gesättigt ist von dem Produkt. Und das ist ja das, was jeder hat ein Smartphone jetzt so. Die Dinger werden jetzt wieder größer, kleiner, breiter, keine Ahnung, du kannst sie mittlerweile in die Spüle werfen, ohne dass sie kaputt gehen. Ob das jetzt wirklich noch der Quantensprung ist, klar, aber was die Firmen versuchen, ist halt eben einfach den Produktlebenszyklus weiter aufrechtzuerhalten. Und du hast ja durchaus recht, wenn du sagst, dass da nichts Neues mehr wirklich spürbar dazukommt. Wieso sollte man für das neue iPhone jetzt wieder mehr bezahlen und so weiter? Wie gesagt, ich verstehe es auch nicht. Aber die Leute machen es ja trotzdem. Ja, genau das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Weil warum soll ich mir, was weiß ich, also genau, bleiben wir beim iPhone. Warum soll ich mir jetzt das neue iPhone kaufen, wenn ich vorher ein iPhone 6 hatte? Es gibt, glaube ich, eine bessere Kamera und es gibt keinen AUX-Anschluss mehr. So ungefähr war für mich so die Zusammenfassung. Klasse. Aber ich bin jetzt eh nicht der größte iPhone-Fan. Aber davon abgesehen, fand ich davor das Ding auch schon viel zu teuer und so weiter. Jo. Aber die Leute kaufen es ja millionenweise. Die Firma erzielt immer noch Umsätze ohne Ende, auch wenn die gerade rückläufig sind. Die sind rückläufig, aber das ist immer noch, ja, sind ja immer noch Abermilliarden. Selbst wenn wir mal die Leute weglassen, denen iPhone kaputt geht und die ein iPhone haben wollen, weil hast du kein iPhone, dann hast du kein iPhone. Es muss doch irgendwas an der Marke geben, bei der man sagen kann, boah, ich unterstütze das. Oder, ja. Also irgendwas muss es ja geben. Ja, Apple suggerierte ja, dass du quasi Teil einer gewissen Erlebniswelt bist. Also Ja, aber es ist so, also man hat eben schon dieses, man ist Teil von dieser Apple-Community. Apple schränkt sich ja schon klar ab zu Android, Microsoft und sowas. Man gibt ein elitäres Gefühl an die Leute raus. Dafür zahlen sie dann eben auch mehr. Ich glaube, die ganzen iPhone-Leute wissen ganz genau, dass die Hardware, die da drin steckt und die Software jetzt von iOS nicht wesentlich besser ist als von irgendeinem Android-Handy. Aber sie kaufen es ja trotzdem. Warum? Weil die Marke Apple für was steht, was ihnen viel bedeutet, wofür sie bereit sind, mehr zu zahlen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das noch weitergemacht wird. Ich meine, die Zahlen sind rückläufig, weil irgendwann sagen die Leute auch, naja gut, der Markenname ist zwar schon geil, aber das Handy ist jetzt nicht neu, nur weil es neu benannt wird, kaufe ich es jetzt nicht nochmal für $900 oder was es jetzt wieder kostet. Weil sonst könnte man ja eigentlich einfach das iPhone 7 nehmen, dann nächstes Jahr genau jetzt wieder den AUX-Anschluss wieder dran schließen, dann brauchst du jetzt iPhone 8. So kommt mir das aber auch manchmal vor irgendwie. Ich glaube, also... So, erst machen wir es wieder weg und sagen, das gab's noch nie, und dann 10 Jahre später sagt man wieder, das gab's noch nie, und macht's wieder dazu. Also so kommen einem irgendwie die Neuerungen vor bei diesen Produkten, die bereits ja im Markt vorhanden sind. Aber vielleicht, um den Schwenk irgendwie zu schlagen, ich weiß gar nicht genau, ob du das mitbekommen hast, aber Apple ist ja beispielsweise auch dran mit den Elektroautos. Die haben ja so Tesla aufgekauft, war das nicht? McLaren, genau. Um dieses Apple Car irgendwie weiter zu designen und auszureifen. Und ich denke, das ist so das nächste Level, wo die ganzen IT-Firmen sich auch dranhängen müssen. Weil, ganz ehrlich, dieser Smartphone-Markt, wie gesagt, der ist gesättigt. Der ist, also, genau. Und da wird auch nicht mehr lange viel zu holen sein. Die Leute brauchen das, genauso wie die Leute auch Fernseher brauchen, immer neuere. Aber ganz ehrlich, ob du den Fernseher jetzt curved machst oder nicht, das ist jetzt kein Quantensprung in der Technik gefühlt, wo die Leute sagen, boah, das gab's wirklich noch nie, das brauche ich jetzt. Ich glaube auch, dass wir auch so eine Entwicklung haben werden wie beim Fernseher. 4K ist jetzt bei den neuen High-End-Modellen Standard, und jetzt kommt dann bald 8K. Irgendwann sagst du ja auch, ey, warum soll ich mir das kaufen? Also wann kaufst du dir schon einen neuen Fernseher, wenn dein alter kaputt ist? Ja. Sonst nicht. Richtig. Nicht, weil du sagst, boah, ich brauche jetzt den neuen Sony Bravia, weil der mega geil ist und weil der 800 Zoll hat. Richtig. Sondern, ja, da sind wir auch eigentlich fast wieder in der Folge, die wir über Umweltschutz so ein bisschen hatten und so weiter. Das Rad muss sich halt immer weiter drehen, ne? Also egal, ob das jetzt Samsung oder Apple oder Sony ist, ob das Fernseher oder Smartphone sind, die setzen ja darauf, dass du immer wieder ein neues kaufst. Auch wenn die Leute jetzt alle ein Smartphone haben, irgendwann geht eins wieder kaputt, weil du es im Vollsuff runterfallen lässt. Und dann wirst du dir auch wieder ein neues kaufen. Und die hoffen natürlich drauf, dass du dir natürlich das Bessere kaufst. Natürlich, und nicht wieder natürlich, das. Jo. Weil wenn du sagst, boah, ich hole mir jetzt das Gleiche wieder, machst du mit Sicherheit nicht. Sagst du, naja, komm, wenn jetzt das alte Ding kaputt ist, dann hole ich mir auch ein neueres, Leg nochmal 200 Euro drauf, hab dafür, keine Ahnung, Wi-Fi bis nach Buxtehude und kann mit meiner Kamera jeden Pickel sehen, ja, also. Und kannst du einen Fingerabdruck scannen lassen. Ja, oder meine Eichel scannen lassen, keine Ahnung, ist es ja. Das wäre doch mal ein Feature. Für Bordellbetreiber oder so, weißt du, du hast Eintritt durch das Auflegen von deinem Glied. Und das kannst du mit Geld aufladen. Und das wird dann gescannt, weißt du, und dann kommt dann gleich deine Lieblingsprostituierte raus und weißt, du bist da, okay. Oder du kannst dir so einen Chip transplantieren lassen in dein Genital und dann legst du das so auf und dann so, du hast noch 150 Euro drauf, für die Svetlana reicht's halt noch. Und dann bucht die das mit ihrem Gegenstück ab. Ja, natürlich. Und dann wird dann pro Minute zählt dann auch so ein kleiner Stromzähler. Siehst du, das gab's noch nie. Also wir machen hier gerade Fortschritte. Ja. Die technische Umsetzung, ich glaube, da werden wir nicht die richtigen Ansprechpartner für. Na, warten wir mal noch. Aber eine witzige Idee, doch. das ist doch quasi wie dieses kontaktlose Zahlen mit den neuen EC-Karten. Nur halt du hast kontaktvoll Zahlen. Contact Caching. Mit richtig Kontakt rankloppen, Eltern. Okay, es atmet gerade ein bisschen aus. Ihr bezahlt es richtig. Bezahl mich. Schreibt sie dann die ganze Zeit. Kommen wir vielleicht nochmal, um es wieder in seriösere Bahnen zu lenken, wo ich glaube, der Zug ist inzwischen links abgefahren, auf die Elektroautos zurück. Was meinst du? Glaubst du, die setzen sich durch? Boah, keine Ahnung. Also ich bin da wirklich, ich sag mal, unentschlossen. Also ich persönlich finde es immer schwierig. Ich habe ja schon ein Problem damit, wenn meine Freundin fährt, zu sagen, ich gebe irgendwie die Verantwortung am Steuer. Ich rede jetzt nicht von vollautomatisierten Autos, sondern bis jetzt nur von Autos mit regenerativen Energien. Ach, das meinst du? Ich dachte, elektrisch im Sinne von natürlich, Elektroautos, finde ich, sind eine feine Sache. Das Problem ist halt bis jetzt ja nur die Laufzeit, also die Akkulaufzeit ist ja, soweit ich weiß, das größte Problem. 300 Kilometer sind die meisten. Das ist ein Maximum, und dann musst du wieder auf Benzin umsteigen oder musst es halt irgendwie einen halben Tag laden. Jo. Und halt eben diese Ladestation. Aber wobei ich glaube, mittlerweile kannst du viele Modelle auch schon an normalen Steckdose laden, habe ich mitbekommen. Aber also Elektroautos finde ich eine gute Sache. Wenn man das irgendwie mit der Akkulaufzeit noch in den Griff bekommt, sollte man da auf jeden Fall drauf zurückgreifen. Ich meine, es ist einfach mal ein realistischer Fakt. Irgendwann ist das Öl alle. Ob wir jetzt sagen, in 50 oder 100 Jahren, wie auch immer die Geologen das dann definieren, irgendwann ist es halt alle, und dann müssen wir uns ja irgendwie trotzdem weiter fortbewegen. Und da ist, denke ich, die Elektroenergie oder die Elektromotoren, besser gesagt, die einzige Alternative oder die momentan realistischste Alternative. Und es ist ja auch nicht nur so, dass man Öl nur für Treibstoff brauchen würde. Gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die man damit herstellen kann. Zum Beispiel Plastiktüten. Plastiktüten, die dann im Meer rumschwimmen. Ja, genau. Ist auch eine sinnvolle. Naja. Sehr sinnvoll, genau. Hatten wir ja erläutert. Genau, bereits. Wie sinnvoll das ist. Genau. Gerne nochmal anhören, die Folge, wenn ihr hören wollt, wie sinnvoll die Plastiktüte ist. Nein, aber ich glaube persönlich auch, dass sich das E-Auto, es hat Zukunftschancen, aber nicht mit den derzeitigen Batterien. Du hast ja schon angesprochen, die Laufzeit ist ein Problem, die Aufladedauer ist ein Problem und der Batteriewechsel ist ein Problem. Du kaufst ja momentan jetzt die Batterie und die Batterie hält dir 3-4 Jahre und dann viel Spaß beim Auswechseln. Ich habe aber auch schon gesehen, dass es in USA so ein Prototyp gab von so Stationen, quasi so eine Art Elektro-Tankstellen, genau, wo du ranfährst und dann wird unten quasi der Akku ausgetauscht, dein alter quasi reingefahren, wird dann wieder aufgeladen und du kriegst einen neuen unten dran geklemmt. Genau, das wollte ich gerade erzählen. Das ist das Konzept von Tesla, die quasi du mietest dann die Batterie. Und an allen Tankstellen kannst du die dann umsonst austauschen lassen. Dauert ein paar Sekunden und die Batterien werden dann im Lager aufgeladen gemütlich. Du hast keine lange Wartezeiten. Batterie musst du nicht teuer austauschen. Ich meine, allein schon so eine Batterie kostet $8,000-10,000. Mhm. Aber wenn du das dann austauschen lassen musst, ich glaube, du meinst. Ja, klar. Aber gut, wenn ein Getriebe kaputt geht oder was, dann bist du ja auch ähnlich bedient. Aber ich denke, dass, also ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht so sehr beschäftigt. Aber ich denke, gefühlt auf jeden Fall bewegt sich da schon auch was nach vorne. Also immer mehr Firmen steigen in diesen Markt ein und es gibt immer mehr, ja, ich sag ja auch Problemlösungsansätze, wie beispielsweise diesen Batterieaustausch. Und ich denke, das ist dann schon auch irgendwo eine Zukunft. Aber eben die noch weitere Zukunft dann eben, dass das Auto dann auch noch mit Elektro alleine fährt. Was meinst du? Ist das, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich will auch Auto fahren. Also mir macht Spaß, Auto zu fahren. Ich habe gerne die Kontrolle darüber und da weiß ich noch nicht so genau, ob ein Auto so verantwortungsbewusst fahren würde, wie ich das mache. Schön, dass ich dich zum Lachen gebracht habe. Du gehörst zu diesen 80% der Autofahrer, die denken, sie fahren besser als die Hälfte der Autofahrer. Mindestens. Mindestens, genau. Ich bin der beste Autofahrer auf der Straße. Nein, ich denke, dass sich, also das vollautomatisiertes, autonomes Fahren heißt es ja offiziell. Das autonomes Fahren hat sicherlich einige Vorteile. Gerade im Hinblick auf Verkehrssteuerung in Großstädten, Stauumfahrung auf Autobahnen. Ja. Vollsuffahrten, wären die dann legal? Ja, eigentlich müssten die. Also, du fährst ja nicht, du legst dich hier rein. Ja, eben. Und schläfst dann dabei dann schon lange. Das ist halt hart, dass das wieder das Erste ist, was mir eingefallen ist dazu. Also, ich meine, deine Sachen waren auch nett, aber das war so der erste Gedanke von mir. Dann fährst halt du gemütlich dahin und dann fährt dich dein Audi nach Hause. Ich meine, das sind natürlich schon Vorteile. Nach der Kneipe. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich total recht. Autofahren ist immer so ein Stück machen. Also, immer so ein Stück, boah, ich kann mit dem Gas spielen oder. Wenn du mich beim Autofahren bemerkst, ich habe eine leichte Tendenz zu kuppeln, das ist immer sehr. Ja, die Sache ist, also viele Motorradfahrer, von Motorradfahrern kenne ich das auch zum Beispiel. So Motorradfahren ist immer so der Inbegriff der Freiheit, keine Ahnung, die Route 66 runterfahren mit einer Harley ist für viele Männer vor allem, um jetzt mal den Sexismus hier auch wieder auf den Tisch zu legen, glaube ich, so ein Lebenstraum, der halt mit Freiheit, Luft durch den Haaren verbunden ist. Und ich glaube, Autofahren ist nicht anders. Also so ein Auto zu fahren macht ja auch einfach Spaß. Das ist ja, also als kleines Kind fährst du schon auf dem Bobbycar rum, weil es dir Spaß macht. Ganz genau. Da fängt's halt an und hört dann halt eben auf, wenn du mit deinem Auto gegen einen Baum fährst. aber es ist, ja, jeder macht's eigentlich. Also ich kenne wenige Leute, muss ich ehrlich sagen, die nicht gerne Auto fahren. Und wenn, dann hatten die meistens irgendwie halt einen Unfall vorher. Genau, dann sind traumatisiert oder halt gehen dann verängstigt ran. Aber zunächst mal fahren viele Leute, glaube ich, gern Autos. Ich glaube, das kann man so sagen. Unabhängig davon jetzt, ob genau diese Leute auch fahren sollten, also. Ja, es ist ja auch dann teilweise sinnvoll, erlebt, dass sie dann sagen, boah, ich fahre zu ängstlich, das hat so keinen Sinn, dann lasse ich es lieber. Also theoretisch, alle Autofahrer jetzt gerade zuhören, theoretisch könnte man auf allen deutschen Autobahnen durchgängig 160, 180 fahren. Das ist kein Problem, wenn da nicht die Autofahrer werden. Ja. Die auf einmal leere Straße, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die dann einfach anfangen zu bremsen. Und du fährst hinten dran, denkst du so, what? In meiner Familie hat mal, meine Tante hatte mal Flugangst geäußert und mein Onkel meinte dann einfach nur so, warum hast du denn Flugangst? Der Typ, der das Flugzeug fliegt, der hat das gelernt, der ist ein Profi, das ist sein Job. Vom Autofahren solltest du viel mehr Angst haben, weil das alles Amateure sind und alles Laien sind und alles Mörder, hat er dann gesagt. So. Aber ist halt wirklich so. Also, wenn du mit 200 die Autobahn lang fährst, bist du auch schon nicht ganz sauber manchmal, wenn, also meiner Meinung nach, wenn die Autobahn voll ist. Aber auf der anderen Seite, wenn nachts einer mit 200 von hinten kommt und du mit 60 rausziehst, nach links, auch nicht viel schlauer. Ganz genau. Gibt genug Idioten. Ich hatte letztens, als ich hierher gefahren bin, hatte ich vor mir, es war die vierspurige Autobahn kurz vor Frankfurt. Da bin ich auf der ganz linken Seite gefahren und habe mit 180 gerade jemanden überholt. Und auf der einen Spur rechts neben mir fuhr vor mir so ein riesen, ich weiß gar nicht, was das war, ein X7, ein BMW, glaube ich. Also sonst eine riesen Okay, so eine SUV-Kiste, SUV-Kiste, so ein so. War Riesenteil. bestimmt so eine reiche Mama mit ihren drei Kindern Ganz drin gesessen oder war eine so. reiche Klischee. Oma. Sonntag, nee, Freitag nachts. So 23, 24 Uhr war es. Ich fahre ganz links, sie fährt ein paar hundert Meter vor mir. Ich will sie überholen, auf einmal zieht sie links vor mir raus. Ohne zu blinken, zieht einfach raus. Ja, es war in dem Moment wichtig für sie. Jo. Und fährt dann mit 140, mit der Riesenkiste, und ich komme hinten mit dem kleinen Auto mit 180 an. Und naja, zum Glück bin ich, sage ich mal, ein relativ sicherer Fahrer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe mich immer wohl gefühlt bei dir im Auto. Dankeschön. Ich wollte noch mal vielleicht über ein Thema sprechen, oder was heißt nicht über ein Thema, sondern über eine technische Neuerung, die jetzt kommt, die du mir eigentlich gezeigt hast. Also das Amazon Echo Ja. kommt ja jetzt bald raus. Ich weiß nicht, wer von unseren lieben Hörern davon schon gehört hat. Ich habe es gestern meinen Arbeitskollegen erzählt, also die kannten das noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, Amazon hat da noch gar nicht so viel Werbung für gemacht, glaube Nee, ich. das ist jetzt gerade auf dem amerikanischen Markt, gibt es jetzt schon die zweite Version, und das ist da anscheinend das Ding. Ja. Auf dem europäischen Markt wird es jetzt Willst du vielleicht noch mal kurz erklären? Vielleicht übernehmen wir einfach mal für Amazon kurz die Werbung. Keine Angst, wir kriegen keinen Cent, das wäre schön. Schön wär's. Aber erzähl Ich doch mal, würde. also weil ich finde das ein reizvoller Gedanke. Also ich glaube, ich werde es mir besorgen. Erzähl doch mal den Leuten, was Also es ist. Amazon Echo ist eigentlich Siri für die Küche oder für Siri als Lebensbegleiter. Ich meine, Siri hat ein paar Standardfragen drauf, aber Siri ist noch so: Siri, rufe Tom an. Okay. Ich rufe Ben an. Genau. Jo. Also recht stupide. Sag ich schon Apple. Amazon bringt jetzt sein eigenes sprachgestütztes System auf den Markt, Amazon Echo, mit der Software Alexa. Und Alexa wird mit deinem Smartphone verbunden, und das wird dann, sage ich mal, miteinander verknüpft, und Alexa lernt. Das heißt, am Anfang geht es los, dass du sagst: Alexa, stell meinen Wecker auf 8 Uhr morgens. Alexa, wie ist das Wetter in Hamburg? Alexa, mach deinen Fernseher an. Alexa, was weiß ich, Alexa, mach das Licht aus, wenn es mit dem Smart Home verbunden ist. Also es nimmt die Aufgaben im Haushalt ab. Das Interessante ist aber auch, dass Amazon Echo eine Musikbox ist. Das heißt, wenn du abends in gemütlicher Runde zusammensitzt, sagst du: Alexa, spiel die EDM-Playlist von der Nature One ab. Und dann sagt sie okay, und dann spielt die Playlist von der Nature Oder One. irgendeine Spotify-Playlist, auf die ihr Bock habt, Ganz genau. oder keine Ahnung, irgendwelche Radiosender. Und das hat, soweit ich das Oder, jetzt verstanden Moment, habe, oder? diese künstliche Intelligenz verknüpft mit einer Soundbar eigentlich. Genau. Und es hilft nicht nur, sondern es kann auch mehr Sachen wie Siri, zum Beispiel Wikipedia-Einträge vorlesen. Und die Funktion zum Beispiel finde ich mega geil, dass du dann sagst, was weiß ich: Alexa, lese mir den Wikipedia-Eintrag zu Adolf Hitler vor. Ja, habe ich zum Beispiel auch gehört, dass sie da einfach, dass du dann einfach sagen kannst, Alexa, wer ist Adolf Hitler? Und dann Genau. liest sie dir das beispielsweise vor. Wie gesagt, hört sich für viele auch irgendwie absurd an. Ich finde es ganz, ganz cool. Mehr momentan so als so Gimmick, nice to have. Aber ich glaube, langfristig wird sich da auch ein großer Markt drum entwickeln, um diese künstlichen Intelligenzen, die keine Ahnung was für dich machen. Vielleicht können die auch irgendwann für dich die Wäsche waschen. Also du legst die Wäsche morgens rein und dann wird die Waschmaschine halt eben angemacht. Von Alexa oder Siri oder Cortana heißt es, glaube ich, bei Windows. Ich kann Ja. es mir gut vorstellen, wenn du eine Smart Waschmaschine hast, verbindest du die damit und sagst dann: Alexa, mach die Waschmaschine um 13 Uhr an. Ich meine, ich finde auch die Funktion für die Smart Homes schon geil, also mit Fernseher, Licht und Heizung. Aber wie gesagt, Tatsache ist, dass das kaum noch, also bis jetzt kaum Leute, zumindest in Deutschland, haben, eingebaut haben. Und dennoch finde ich das echt gut. Und was du gesagt hast mit diesem Lernen, ich glaube, irgendwann kannst du dann wirklich mit ihr auch so reden, was ist der kürzeste Weg zu meiner Arbeit? Und sie weiß dann, was deine Arbeit ist, wenn du ihr das vorher irgendwann mal gesagt hast. Und also sie entwickelt sich weiter. In den USA kam das, glaube ich, vor einem Jahr raus. Da hatten sie irgendwie 30 Funktionen, die Alexa beantworten kann. Und mittlerweile sind das über 3000, habe ich gelesen. Also. Jo. Es wird ja auch von der Community weiterentwickelt. Also jeder, der möchte, kann für Alexa Apps entwickeln, die dann diese und jene Kleinigkeit verändern. Ich habe halt immer wieder so ein bisschen Datenschutzbedenken bei so Natürlich. einer Sache. Natürlich. Amazon, keine Ahnung, wenn du einen Fire Stick hast, ein Kindle und dann Amazon Echo, weiß Amazon ungefähr eh alles über dich. Wenn du dann nochmal da regelmäßig Jo. bestellst, musst du da gar nicht persönlich erscheinen. Die können dir schon sagen, ob du den Job hast oder nicht. Aber. Naja, es hat natürlich auch Vorteile, wenn du, was weiß ich, regelmäßig dir Whisky-Angebote anguckst, wie es ein guter Freund von uns regelmäßig macht, der dann daraufhin personalisierten Whisky-Gutschein zugeschickt bekommt, damit Er er sagte am auf. Abend davor, er hat momentan kein Geld, sich mal wieder einen richtig guten Whisky zu kaufen. Am Tag danach hat er einen 5-Euro-Gutschein von Amazon für Spirituosen in seinem E-Mail-Postfach Sorry, liegen. aber das ist klasse Also Marketing. Also. wirklich. Und natürlich hat er sich den Whisky gekauft. Ja, das muss man natürlich dann ja auch nochmal sagen. Um vielleicht nochmal kurz auf Alexa zurückzukommen. Natürlich, man braucht es nicht. Es gibt diesen alten Siri-Witz. Siri, wie ist das Wetter? Schau doch aus dem Fenster, du Spast. Aber ich glaube natürlich, es hilft. Du kannst dir auch von chefkoch.de irgendwelche Rezepte vorlesen lassen. Du kannst Wikipedia-Einträge, du musst nicht mal mehr, du kannst dein ganzes Leben auf dem Sofa verbringen. Ja, schau mal generell, also wenn du so fragen würdest, Natürlich. was bringt es, also was bringt überhaupt, was bringt die PlayStation, was Natürlich, bringt uns ein klar. Fernseher? Fragt die Oma, aber die sagt, was bringt ein Smartphone? Ihre Oma hat gesagt, was bringt dir das Telefon? Klar. Insofern, man versteht ja manchmal in der Gegenwart gar nicht, was man eigentlich für einen Quantensprung vielleicht gerade auch mitbekommt. Deshalb, vielleicht ist das der nächste Ansatz, vielleicht sind die autonomen Kraftfahrzeuge der nächste Ansatz. Ja, das Elektroauto hoffentlich aus Umweltschutzgründen. Ich denke, dass also der Fortschritt wird stetig weitergehen, wie auch bis jetzt immer stetig weitergegangen Aber ist. ich finde, bleiben wir mal vielleicht beim Beispiel von bei einem Senioren. Der Mann ist 85, kann gefühlt gar nichts mehr, möchte aber zum Arzt gehen, weil er Schmerzen hat. Er sagt zu Alexa, mach mir einen Termin beim Arzt. Alexa sagt, okay, du kannst dann und dann kommen. Er fährt mit seinem Treppenlift aus dem 5. Stock ins Erdgeschoss, da wartet sein autonomes Auto. Er steigt ein, sagt zu der Sprachsteuerung, fahr mich zum Arzt, zu dem und dem Arzt. Das Auto sagt, okay, fährt ihn dahin autonom. So Das sollte deine kann. Rente aussehen. Das wäre sicherlich eine sinnvolle So sieht Rente. deine Rente aus. Jo. Und danach, nach dem Arzt, sagst du so, fahr mich zum Schnapsladen. Den ich dann ausraube? Seit wann haben wir hier in Deutschland Schnapsläden? Keine Das nennt sich Ahnung, Mann. Supermarkt. Weil du sagst doch immer, du gehst zum Schnapsladen und nicht zum Supermarkt. Gehst Schnaps kaufen. Benni geht auch nicht einkaufen, er geht Schnaps Genau. kaufen. Und bringen halt auch was zum Essen mit. Genau, manchmal gibt's auch was zu essen, wenn's Jo, gut läuft. manchmal. Gut, in diesem Sinne, wir machen uns jetzt was zu essen. Habt eine schöne Woche. Und ja, immer schön fortschrittlich sein oder Was ist keine das für ein Ahnung. Outro? Ich wollte. Achso, was ist das für ein Outro? Hast du noch nettere Worte? Nein, wir sehen uns nächste Woche. Ach Ciao, so, ciao. und nicht vergessen, Twitter @frei_raus und freirauspodcast@gmail.com. Immer noch unsere Kontaktdaten. Umso mehr ihr euch meldet, desto mehr können wir unser altes Konzept umsetzen, beziehungsweise unser erstes Konzept und euch mehr einbeziehen. Wir würden uns freuen. Und jetzt aber wirklich, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.